Erster die Königin von Saba hörte von Salomo. Er baute ein Haus für Gott. Sie wollte ihn mit schweren Fragen prüfen. Zweiter sie kam mit vielen Dienern nach Jerusalem. Kamele trugen Gold und teure Steine. Sie sprach mit Salomo über alles. Dritter Salomo beantwortete alle ihre Fragen. Er wusste alles. Nichts war zu schwer für ihn. Vierter die Königin sah die Weisheit von Salomo. Sie sah auch seinen großen Palast. Fünfter sie sah das Essen und seine Diener. Sie sah ihre Kleidung und den Tempel. Sie war sehr erstaunt. Sechster sie sagte zum König, alles war wahr. Ich hörte in meinem Land von deinen Taten. Siebter ich habe es zuerst nicht geglaubt. Jetzt sehe ich es selbst. Du bist reicher und klüger als gedacht. Achter deine Diener sind sehr glücklich. Sie hören jeden Tag deine klugen Worte. Neunter gelobt sei dein Gott. Er hat dich zum König gemacht. Er liebt Israel für immer. Zehnter sie gab dem König viel Gold. Sie gab ihm auch Gewürze und Edelsteine. Elfter die Schiffe von Hiram brachten auch Gold. Sie brachten viel Holz und Edelsteine aus Ophir. Zwölfter der König baute Stützen aus dem Holz. Er baute auch Harfen und andere Instrumente für die Sänger. Dreizehnter Salomo gab der Königin viele Geschenke. Sie bekam alles, was sie wollte. Dann reiste sie zurück. 14. Salomo bekam jedes Jahr sehr viel Gold. Es war sehr viel Gold. 15. Er bekam auch Gold von Händlern. Andere Könige und Beamte gaben ihm auch Gold. 16. Salomo machte 200 große Schilde aus Gold. Jeder Schild war sehr teuer. 17. Er machte auch 300 kleine Schilde aus Gold. Er legte sie in sein Waldhaus. 18. Der König baute einen Thron aus Elfenbein. Er machte reines Gold über den Thron. 19. Der Thron hatte 6 Stufen. Es gab Armlehnen am Sitz. 2 Löwen standen daneben. 20. 12 Löwen standen auf den Stufen. Kein anderes Land hatte so einen Thron. 21. Alle Becher von Salomo waren aus Gold. Silber war damals nicht wichtig. Es gab zu viel davon. 22. Der König hatte viele große Schiffe. Sie brachten Gold, Silber und Elfenbein. Sie brachten auch Affen. 23. König Salomo war reicher als alle anderen Könige. Er war auch klüger als alle. 24. Alle Menschen wollten Salomo sehen. Sie wollten seine klugen Worte hören. Gott gab ihm diese Weisheit. 25. Jeder Gast brachte ein Geschenk mit. Sie brachten Gold, Silber, Kleidung und Pferde. 26. Salomo hatte viele Wagen und Reiter. Er hatte 1400 Wagen. Er hatte 12.000 Reiter in Jerusalem. 27. In Jerusalem gab es sehr viel Silber. Es gab so viel Silber wie Steine. 28. Salomo kaufte seine Pferde in Ägypten. Seine Händler kauften viele Pferde für ihn. 29. Ein Wagen aus Ägypten kostete 600 Silberstücke. Er verkaufte die Pferde an die Hethiter und Aramäer.